Pull us. Woher ich komm, Junge, ich bin ein Berliner. Rede frech und ich brech dir den Kiefer. Hier im Ausländer-Dschungel weißer Tiger. Ihr Verlierer, ihr seid nicht in meiner Liga. Ich mach Geld und am Fahrer sitzt ein Kilogramm. Ich muss aufpassen, hinter mir der Kripo-Wagen. Diese Hater, Mann, sie hassen uns. 100.000, ich mach Kassensturz. Ich bin Schöneberg ein Leben lang. Diese Prenzlberger sehen mich an. Ich komm direkt aus der Unterschicht. Deutscher Rap wird in den Mund gefickt. Wie erkenne ich, wenn du nicht aus dieser Gegend bist? Hier bist du falsch, wenn du Party oder Szene willst. Wo ich bin, ich häng am Palast rum. Denn ich bin nicht wie die anderen Jungs. Ich komm aus dem Beton. Nichts ist umsonst. Ich komm aus Schöneberg. Wohin ich geh, mit wem ich red, jeder versteht. Ich komm aus Schöneberg. Ich komm aus Schöneberg. Yeah. Ich komm aus Schöneberg. Yeah. Ich hab kugelsichere Weste an. Komm nicht mit dem Messer an. Diese Bullen wie ein Wespenschwarm. Doch ich rolle mit meinem besten Mann. Ticke Kokain die ganze Nacht im Treppenhaus. Hör dabei die alten Tales von SAV. Deutscher Rap sieht wie ein Penner aus. Ich hab Blut auf meinen Sweater drauf. Regentropfen fallen auf den Bordstein. Ich werd immer Kono Sport bleiben. Das ist kriminelles Netzwerk. Junge, Hauptsache Benz fährt. Trag den Hoodie im Gesicht, wenn ich nachlade. Sensenmann, wenn ich deutschen Rap ins Grab jage. Wo ich bin, ich häng am Palast rum. Denn ich bin nicht wie die anderen Jungs. Ich komm aus dem Beton. Nichts ist umsonst. Ich komm aus Schöneberg. Wohin ich geh, mit wem ich red, jeder versteht. Ich komm aus Schöneberg. Ich komm aus Schöneberg. Ich komm aus Schöneberg.